kommt José, der Straßenmusikant. Olé, olé, der Straßenmusikant. Von nah und fern kommt alles angerannt. Olé, olé, der Straßenmusikant. Sing! Oh, oh, oh, oh. Alle singen! Oh, oh, oh, oh. Hey, mit der Trompete schwenkt der fröhlich los. Auf der Flöte ist der Alte ganz groß. Dann kommt die Fiedel und ein altes Lied empfängt sie alle ein. Ja, wieder das Pflaster mit den Münzen sich füllt, weil er die Sehnsucht aller Herzen so stillt. Denn wenn José in rechter Stimmung ist, dann weint sogar ein Stein. Für junge Hochzeitpaare spielt er genau das Wahre. Für alle Jubelfeste ist er der Allerbeste. Da kommt José, der Straßenmusikant. Von nah und fern kommt alles angerannt. Olé, olé, sing! Oh, oh, oh. Und besitzt er auch nur wenig. Dieser Bettler ist ein König. Er schenkt Tränen euch und Lachen. Nur Gott kann er euch nicht vermachen. Mädchen in den Bergen, das heißt Sioux City Sioux. In einem Wigwam in Montana wohnt sie im Land von Winnetou. 7 Tage, 7 Nächte sucht ich sie in der Prärie. Ein Regenbogen in bunten Farben wies mir den Weg, da fand ich sie. Sah mich an mit Märchenaugen, es war Liebe auf den ersten Blick. Ja, der Regen, Regenbogen, ja, der zeigte mir den Weg ins Glück. Und nach meinem Namen hat sie mich nie gefragt, nur Regenbogen Johnny hat sie zu mir gesagt. Regenbogen Johnny, komm in meinen Weg, Wigwam. Ruh dich bei mir aus. Komm in meinen Wigwam. Hier bist du zu Haus. Komm in meinen Wigwam. Ist er auch noch so klein? Regenbogen Johnny, Regenbogen Johnny, komm und lass uns glücklich sein. Regenbogen Johnny, Johnny, lass mich nie mehr allein. Lagerfeuer, Feuerwasser, Abendrot, von Süden weht der Wind. Und mein Blick, der geht nach Westen, wo die Büffelherden sind. Fremde Länder, fremde Meere, alles hab ich

hier auf den Straßen, in den LKWs. Und du dort, an der Theke, ganz allein. Du in der Fremde und du auf hoher See. Lasst mich ein wenig bei euch sein. Ich spiel ein Lied für alle, die einsam sind. Auch du sollst fühlen, dass man dich liebt. Schon morgen kannst du sein, wo die Sonne scheint, weil es dort einen Platz für dich gibt. Zeigen, wie im Flug die Zeit vergeht, wenn wir zwei allein sind und der Mond am Himmel steht. Oh Baby, tu es, mir ist danach zumut. Oh Baby, tu es, ich weiß, du machst es gut. Möchtest du bei mir sein, wenn der neue Tag beginnt und wir zwei trotz alledem noch gar nicht müde sind? Oh Baby, tu es, mir ist danach zumut. Ich weiß, du machst es gut. Oh Baby, yeah. Oh, come to me, baby. Das Gefühl, ich hätte nie vorher geliebt. Und lass mich vergessen, dass es auch noch andere gibt. Oh Baby, tu es, mir ist danach zumut. Oh Baby, tu es.